Presse, die hilft dir nichts und Argumenten keine Spur. Mit deinem Megafon scheißt du laut, alles Laune hast gesteuert. Doch merkst nicht mal, was man von dir denkt, einfach bodenlos bescheuert. Stick!